drück ihren Körper gegen die Wand mit Wut und fix ihn in den Arsch, er gleitet durch Blut. Im Urlaub fick ich kleine Britin von hinten und spritz ihn dann auf die Titten. Die Crew ist dabei und alle sind voll drauf, jeden Tag Joints, denn das ist der Brauch. Fickt euch ihr ganzen Bitches, fick dich, weil du ein Spaß bist. Fickt euch ihr ganzen Wichser, fick dich, tot sagst du nichts mehr. Verschwinden Dinge, nachts verschwinden Menschen. Ich komme mit der Klinge, sprenge Grenzen, setze Trends in der Szene. Die Dolce und Gabbana für Homos, Promotion für diese Hurenfraktion. Ich hasse diese Leute, die sich küssen mit zwei Penissen, gleichgeschlechtlich, heftig. Ich kann es nicht sehen und verpiss mich. Nach Hause, Tür zu, Riegel vors Loch. Ich hab keinen Bock auf diese Welt und sehne mich nach dem Tod. Nein, falsch, ich liebe Drogen und deshalb muss ich ziehen, bis der Kopf verblüht. Komplett, alle sind voll drauf, Grenzen werden gesprengt. Zu spät, als der Autofahrer brennt. Komm mit auf ein Horrortrip, ein Leben ohne Wert, wenn man zurückblickt. Wird genommen und macht Bekanntschaft mit dem Tod. In der Zone herrschte Halteverbot. Was brachte der Tag sonst so mit sich? Im Kampf zuvor von der Transe Unterricht, wie man Schwanz lutscht, sozial abrutscht. Und wie schnell es mit der Gleitcreme passieren kann, dass der Schwanz in deinen Arsch reinflutscht. Zu guter Letzt gingst du irritiert über die Straße. Das letzte, was du gerochen hast, waren Abgase. VDR.